Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. In dem wir alle reinreden am Anfang. Es heißt entweder Mach oder Ach oder Hach. Nein, Ach heißt es nicht, denn es ist die Kurzform von Ach. Vielleicht heißt es deswegen auch Mini-Ach. Wer weiß das schon genau? Eine könnte es wissen und das ist Dominik. Ich bin es heißt Steven. Ich möchte, dass ihr ab sofort ist, alle Loretta nennt. Ich möchte singen. Falsch erfüllt. Ich habe neulich, ich höre den 70mm, ich weiß nicht, wie man das vernünftig Englisch ausspricht, Filmpodcast. Und ich finde die wirklich sehr sympathisch, aber die haben neulich das Leben des Brian besprochen und fanden zum Großteil diesen Film nicht witzig. Und jetzt muss ich wirklich über meine Zukunft mit diesem Filmpodcast nachdenken. Und haben gesagt, dass Ritter der Kokosnuss besser ist. Wo kann ich den abonnieren? Viel besser. Wo kann ich den abonnieren? Echt? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kokosnuss war schon immer besser als das Leben des Brian. Das mag ja sein, aber dass es so indiskutabel besser ist, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Aber gut. Aber darüber möchte ich nicht mit dir diskutieren. Damit ist es meine diskutabel. Lieben. Was ich wieder getan habe, und ja, bitte, falls der Verlag mich verklagen will, dann ich bin alleine schuld, die anderen beiden haben nichts da. Ich habe mir wieder einen Artikel geschnappt und habe den versucht zu kondensieren. Schnapp ihn. Dominik, du solltest also, echt mal mit einem Medienrechtsanwalt sprechen. Wir haben hier in der Leitung zugeschaltet. Ich habe heute geguckt, was Pauschalreisen kosten im Oktober und die sind alle viel zu teuer und vielleicht ist ja eine Woche, ein Monat oder eine Woche Kostologie in einem deutschen Knast eigentlich auch ganz geil. Hauptsache ich kann mal abschalten eine Woche. Zahlt man da eigentlich weiterhin? Hauptsache mal abschalten. Weiterhin GEZ? 1992 auf den Philippinen. Die Wirtschaft ist schwach, viele arbeiten in schlecht bezahlten Jobs und kämpfen tagtäglich ums Überleben. Falls, und ich wiederhole, falls man es sich leisten kann, trinkt man Coca-Cola. So, ist es was, was euch bekannt vorkommt? Dass man Coca-Cola trinkt, ja. Eine Freundin von mir, die Kerstin, hat eine Zeit lang in Uganda gelebt mit ihrem Mann. Und es ist tatsächlich so, dass selbst im hintersten Land, im hintersten Hinterland von Uganda, in der brütenden Hitze, stellt man auf einer Hochzeit dann Flaschen Coca-Cola hin. So, es ist halt ein Statussymbol, auch ein ganz Ja, es ist ein Statussymbol. Das kann man sich überhaupt nicht realisieren in der westlichen Welt, was das überall auf der, also in vielen Orten auf der Welt noch bedeutet. So. Aber guck dir auch auf der anderen Seite an, wie viele Länder, die sozusagen einen Sprung zu einer ganz krassen Industrialisierung geschafft haben, wie da geraucht wird, wo du dir auch denkst, um Gottes Willen, irgendwie da raucht einfach 80% der männlichen Bevölkerung, was du dir in Deutschland nicht mehr vorstellen kannst. Einfach, weil das so ein Ding ist, das gehört dazu. Wenn du dir das leisten kannst, machst du das. Da ist halt noch keine Anti-Raucher-Kampagnen unterwegs oder zumindest nicht in der großen Form. Und dann geht's da ab, was da verkauft wird. Wahnsinn. Ich glaube, es ist echt auch so ein Grund, warum ich Mad Men nicht gucken kann. Weil sie da so viel rauchen. Ja, aber triggert dich das, weil du gerne rauchen würdest, oder? So ein bisschen. Also, ich fand Rauchen ja schon immer cool. Ich habe nicht aufgehört, weil Rauchen nicht cool war, sondern weil darauf gehört, weil es dumm war. Aber es war schon immer cool. Nee, ich habe ein sehr anderes Verhältnis, als dass dadurch ein Vor-Kindergarten-Freund und auch Kindergartenfreund noch in der Nachbarschaft, da haben die Eltern in der Wohnung geraucht. Und ich fand das so immer ehrlich, so unangenehm. Ich finde bis heute deswegen Rauch wirklich widerwärtig. Ich kann damit nichts anfangen, aber auch gar nichts. Ich meine, sowas wie Pfeife oder sowas riecht so ein bisschen angenehm, aber ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie eine Zigarette geraucht, weil ich finde, das riecht so bestialisch unangenehm, dass ich da komplett weg von bin. Boah, aber wir einigen uns jetzt einfach mal so drauf, sexy. Dass Getränke sind auf jeden Fall indiskutabel cooler als Rauchprodukte. Und das Coolste, was es überhaupt gibt, ist Achtung Werbung Coca-Cola. Naja. Von wegen, nein, das ist natürlich nicht so. Ja, denn der Pepsi ist die Dominanz seines Erzrivalen ein Dorn im Auge. Das wird euch ja auch bekannt vorkommen. Pepsi, die ewige Nummer 2, die aber tatsächlich auch riesig ist. Also das ist auch was, dass man PepsiCo, wie der Konzern heißt, immer wieder unterschätzt. Nur weil Coca-Cola so dermaßen groß ist, heißt es nicht, dass PepsiCo nicht auch gigantisch ist. So. Ich finde es auch ganz interessant, dass du in Deutschland für den Hausgebrauch Mengen an Pepsi-Sirup kriegen kannst, aber nicht von Coca-Cola. Hm. Die ja, einzigen Möglichkeiten, die es da gibt, ist so, also so für so Wassersprudel und sowas. Das Einzige, was dann irgendwie im Netz kursiert, ist, dass man sich irgendwie in der Regel aus den Niederlanden oder immer so 20 Liter Pack Sirup kaufen kann, was du schon wegkriegst in so einem Haushalt oder so. Aber dann auch nur die normalen Sorten, also nicht irgendwie Zero und wie sie nicht und zuckerfrei und wie sie nicht alle heißen, die verschiedenen Sorten. Bei Pepsi gibt's hier alle. Also es ist ganz interessant, wie die sich auch dann so ein bisschen unterschiedlich aufstellen. Und offensichtlich möchte Coca-Cola auf dem deutschen Markt nicht als ein, ja, dann mischen es die Leute nicht genau im richtigen Verhältnis und dann ist es genauso, wie es sein muss. Und ja, aber tatsächlich sind ja die Rezepturen eh weltweit unterschiedlich, zumindest bei, bei Fanta, aber ich glaube auch bei Cola. Ja, aber es für gibt alles so Cola-Konnoisseure in den USA, die dann auch immer sagen so, hey, es ist irgendwo ein Feiertag, es gibt eine Spezialcola, in der wieder mit regulärem Zucker und nicht mit diesem Corn-Syrup gesüßt wird und das schmeckt so viel besser oder irgendwie, dass sie sagen, sie wollen lieber das mexikanische Cola, weil da eine andere Art von Zucker drin ist. Selbst ja, wenn die Menge an Zucker YouTube, gleich ist. Ein YouTube-Artikel zu dem mexikanischen Cola Also für alle, die die unbedingt Dinge über Cola erfahren wollen, die sie besser nicht hätten erfahren wollen, hören sich mal den Dollop zur Entstehung von Coca-Cola an. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich hätte immer noch gerne, habe ich mal in der Podcast-Pastete auch in den Raum geworfen, einen Podcast über insbesondere zuckerfreie Soda-Getränke, weil es wird Wein besprochen, es wird Bier besprochen, aber niemand spricht über irgendwie so zuckerfreie Limos, die man irgendwo mal trinken kann und so krank. Ist das so? Schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Ja, vielleicht habe ich aber noch keinen gefunden, dann können wir ja mal auf Twitter schreiben. Die Philippinen sind zu dieser Zeit der 12. größte Getränkemarkt der Welt. Also ich habe mal 3 Ausrufezeichen hinter 12 groß gemacht, weil hättet ihr das gedacht? Ich nicht. So, die Philippinen, auch ein Land wie Pepsi, was man gerne unterschätzt. So, wie also, ihr beiden, geht man jetzt an, dass man auf den Philippinen den großen Konkurrenten Coca-Cola 1 auswischt? Ja, irgendwie politisch verbieten oder irgendwie wegschmeißen oder irgendwas komisches. Philipp, was glaubst du? Jürgen, was glaubst du? Ein paar Guerillas und scharfe Waffen. Nein, tatsächlich, ihr seid beide schon viel zu militaristisch unterwegs. Sie wollen ein Gewinnspiel starten. Hä? Also sie machen jetzt quasi eine riesen Marketingkampagne, ja? So. Oh, wie langweilig. Ich glaube, wir sind hier im Podcast einfach etwas schärfere Mittel gewohnt. Ich hoffe, dass du in wenigen Minuten dir denkst, ja, okay, das war jetzt doch nicht so langweilig. So pflastern unzählige Plakate die 7641 Inseln der Philippinen, auf denen zu lesen ist, du könntest ein Millionär sein. Also Philippinen, 7641 Inseln, Wahnsinn. So, das ist auch immer wieder spannend. Was ist denn da die Währung und was ist eine Million wert? Ja, genau. So. Es kommt noch. Okay, danke. Jeden Abend gibt es auf einem der größten TV-Sender des Landes eine Live-Ziehung von Nummern in Deckeln. Die Nummern zwischen 001 und 999, die genannt wird, ist eine Gewinnzahl. Meist geht es um kleine Beträge, aber das Pepsi hat angekündigt, dass 2 Nummern 1 Million Pesos wert sind. Was bedeutet rund 2 Jahrzehnte Sorgenlosigkeit. Also da steht jetzt kein Dollar, Äquivalent, aber du kannst quasi 2 Jahrzehnte, also 20 Jahre für all die Spiele. Naja, dann überschlag doch mal, was brauchst du zum Leben für 20 Jahre? It highly depends, würde ich sagen. Naja, nein, jetzt aber mal so durchschnittlich. Sagen wir mal. Weißt du denn, was auf den Philippinen das Leben kostet? Sagen wir mal, 25, ich will es ja nur mal in unsere Welt übersetzen. 25.000 Euro im Jahr. Damit, es ist jetzt nicht luxuriös viel, aber damit käme man, glaube ich, über die Runden. Netto sowieso, oder? Ich möchte mir da kein Urteil erlauben. Und das 20 sind 500.000 Euro. Halbe Million. Also, okay, genau. Ja, wahrscheinlich tendenziell übersetzt wäre es mehr. Noch. Was ich jetzt gleich für eine Frage hätte. Sind die recht fälschungssicher und wie ist sichergestellt, dass es davon nur eine gibt von dieser einen Nummer? Es ist also wenig überraschend, dass die Bevölkerung ihre letzten Pesos für eine Flasche Pepsi ausgibt und jeden Abend vor dem Fernseher sitzt. Wer keinen Fernseher hat, fiebert der Verleihung am Radio entgegen und besorgt sich am nächsten Tag eine Zeitung. Für Pepsi ist ein voller Erfolg. Und die trinken das dann alle und sterben verfrüht an irgendwelchen Herzkranzkrankheiten. Nee, das ist tatsächlich nicht. Zucker. Ich meine, die weiß nicht, inwiefern die es alles getrunken haben. So. Für den ganzen Wettbewerb hat der Konzern gerade mal $2 Millionen budgetiert, inklusive Preisgeld. Im Gegenzug bekommt der Getränkehersteller kaum mit den Lieferungen hinterher. Die Abführanlagen laufen 20 Stunden am Tag. Der Marktanteil steigt. Der Marktanteil steigt praktisch sofort von 19,4 auf fast 25% an. So. Also innerhalb, wirklich instant, haben sie mal locker flockig 6%, knapp 6% mehr Marktanteil, was also richtig, diesem richtig krass Moment, ist. Zu diesem Moment muss doch die Person, die das gepitcht hat, jetzt eigentlich so ein Payoff haben, so ein, also Leute, guckt mal, wir haben doch gesagt, so nächste Gehaltsverhandlung, ne? Wollen wir nicht jetzt mal drüber reden? Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Weil irgendwie ahne ich, dass das Ganze es nicht so lange mehr gut geht. Tatsächlich ist es so, dass jetzt wirklich der perfekte, wie nennt man das, Buyout beim Poker. Mhm. So, jetzt sollte er diesen Bonus sich verhandeln. Denn ja, du hast natürlich recht, wir wären nicht hier, wenn das alles gut ausgehen würde. Alles in allem sieht es nach einem vollen Erfolg aus. Die Philippinen verfallen in eine regelrechte Hysterie. Pepsi-Flaschen sind zu einem begehrten Gut geworden. Der Output der Fabriken verdoppelt sich und Pepsi verlängert die Aktion um 5 weitere Wochen. Schließlich in der Nacht des 25. Mai verkündet Pepsi endlich eine der Zahlen, die 2 glückliche Personen je 1 Million Pesos einbringen sollte. 3, 4, 9. Da, da, da. Da, da. So. Und was immer ihr denkt, dass jetzt passiert, ist es noch viel schlimmer. Oh Gott. Es gibt die Zahl. Noch am selben Abend erscheinen Dutzende Personen vor einer Pepsi-Fabrik in Quezon City. Sie alle haben gewonnen, nun möchten sie ihr Preisgeld abholen. Das Management der Fabrik ist verwirrt, denn bei der wachsenden Menge handelt es sich nicht um Betrüger. Sie alle können einen Flaschenverschluss mit der Nummer 349 vorweisen. Ach du liebe Zeit. Einige haben sich durch so viel Pepsi getrunken, dass sie sogar ein Dutzend Verschlüsse mit der Gewinnzahl vorweisen können. Also es gibt einzelne Personen, die ein Dutzend 349s haben. Ja, da hat mal irgendjemand in der Flaschenfabrik ordentlich Scheiße gebaut. Dass hier etwas nicht stimmen kann, dämmert im Geldrausch wohl keinem der vermeintlichen Gewinner. Pepsi weiß aber wohl sehr wohl, dass hier gerade etwas fundamental schiefgelaufen ist. Noch am selben Abend versucht der Konzern, das Missverständnis zu beseitigen, indem er die Gewinnnummer auf 134 ändert, was ich auch einen extrem witzigen Ansatz finde. Oh geil, sagte ich 349, ich meinte 134. Dann stehen einfach Jetzt kommen noch mehr Leute vor der Tür. Hammer, oder? Doch der Schaden ist angerichtet, noch in derselben Nacht flammen erste Proteste auf. Natürlich. Die vermeintlichen Gewinnerinnen fühlen sich betrogen, viele fordern ihren Gewinn trotzdem ein. Ja, also würde ich auch, ganz im Ernst. Also, wenn mir jemand sagt, ich habe im Lotto gewonnen, es sind 6 richtige und dann auf einmal, ach nee, doch nicht, wäre ich auch ganz im Dauer. Deswegen steht da ohne Gewehr, dass du nicht mit einer Knarre losziehst. Das ist ja das. Weiß ich ja nicht, ob das 1992 auf den Philippinen schon so war, so. Die Fabrik in Quezon City wird abgeriegelt. Bald darauf gibt es Zusammenstöße zwischen Polizei, Soldaten und über 300 aufgebrachten Personen. Und vor allem, die haben alle Flaschen, die sie jetzt schmeißen können. Oder dann irgendwie noch mit Öl füllen und irgendwie so hier so ein Molotow-Cocktail. Nee, so schlimm ist es noch nicht so. Diese werfen Steine, versuchen die Fabrik zu stürmen. Im ganzen Land spielen sich ähnliche Szenen ab. Im Hauptquartier in New York ist niemand erreichbar, der CEO ist auf seiner Yacht und ahnt nicht, dass seine erfolgreiche Kampagne gerade in Richtung Desaster gekippt ist. Wow. Naja, so. Noch ist ja nichts passiert, was man nicht mit ein bisschen Geld lösen kann. Okay, aber also jetzt, ich lasse euch jetzt mal raten, wie viele Flaschen mit der 349 im Umlauf waren. 723. Ja, aber ich dachte, das ist gar nicht die Gewinnzahl. Ja, aber die sie halt initial quasi announced haben, so. Jürgen, was sagst du? 8000. Ihr erinnert euch doch, wo ich anfangs sagte, egal was ihr denkt, es ist noch viel schlimmer. Was da eigentlich passiert ist, findet PepsiCo, also der Konzern, bald heraus. Eigentlich hätten nur 2 Flaschen mit der Nummer 349 produziert und in Umlauf gebracht werden sollen. Durch einen Computerfehler wurden es aber nicht 2, sondern 600.000 Flaschen. Ein Computerfehler. Bitte. Es ist so geil. Oh. Wir haben im Prinzip 600.000. Wie geil ist die das? Haben 600.000 Mal quasi einen Betrag, der ein 20 Jahre sorgenfreies Leben auf den Philippinen gesichert hätte. Quasi Menschen. Ja, du musst ja auch davon ausgehen, dass ein paar dieser Flaschen irgendwie gar nicht gekauft werden. Also es waren bestimmt nur 500.000 im Umlauf. Na gut, aber bei dem Erfolg, naja, ich weiß nicht. Pepsi sieht sich also mit der Situation konfrontiert, dass sie gerade mehreren hunderttausend Personen, die mehrheitlich aus armen Verhältnissen stammen, versprochen haben, nie wieder arbeiten zu müssen. Um Gottes Willen. Nur um ihnen jetzt zu sagen, dass das alles nur ein Missverständnis gewesen sei. War Witz. Sorry. Also es ist, also ich habe echt selten sowas Krasses wie diesen Artikel ich gelesen. So. Pepsi merkt nun, dass sie aus dem Schlamassel nicht mehr rauskommen, ohne etwas zu zahlen. Also bieten sie allen Gewinnern einen Trostpreis von 500 Pesos an. Was, wir erinnern uns, weniger, wie viele Pesos? Es waren extrem viel weniger, weil vorher war es eine Million Pesos. Wie viele Jahre kann man denn von 500 Pesos zahlen? Kein einziges. So. Das ist zwar immer noch mehr als der monatliche Durchschnittslohn, doch die Leute geben sich damit nicht zufrieden. Mhm. Im ganzen Land kippt die Stimmung, die Leute sind richtig sauer. Was ein Pepsi-Schriftzeichen trägt, zieht die Wut der Betrogenen auf sich. Verkaufsregale werden zerstört, Pepsi-Lastwagen demoliert und angezündet. Vor dem Pepsi-Hauptquartier formt sich ein wütender Mob, genauso wie vor diversen Regierungsgebäuden. Ja, jetzt sind wir da an dem Punkt, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen. Die Regierung antwortet auf die Gewalt mit Gewalt. Die Polizei schreitet ein, bekämpft die Randalierer, die meist nur mit Stein bewaffnet werden, auf die Fünze, Staatsgewalt losgeht. Fünze Pepsi in den Wasserwerfer? Bitte sag mir, dass sie Pepsi in den Wasserwerfer füllen. Nein, also tatsächlich. Nein, da macht Cola den Deal. Die Polizei setzt großzügig Tränengas ein, bis einer der Protestierenden schließlich eine Handgranate auf einen Pepsi-Lastwagen wirft. Ah ja. Dieser breit am Gefährt ab und explodiert stattdessen zwischen den Leuten. So, und leider kommen tatsächlich zwei Leute ums Leben dabei. Hey. Die landesweiten Ausschreitungen dauern den ganzen Tag an. Am Schluss bleibt es nicht bei den zwei Toten. Insgesamt sterben bei den Ausschreitungen 5 Personen, Dutzende werden verletzt. Etwa 300.000 Gewinner holen ihre 500 Pesos schließlich trotzdem ab. Doch einige lehnen das Angebot ab und schließen sich einer Sammelklage, sich zu einer Sammelklage zusammen. Diese beschäftigt Pepsis Anwälte noch über ein Jahrzehnt, auch wenn die klagende Partei schlussendlich unterliegt. Am Ende von allem beträgt der kombinierte Verlust von Pepsi durch Schadensbegrenzung, Gerichtskosten und Wertminderung der Marke im Land geschätzte, was glaubt ihr? In US-Dollar? 200 Millionen. Ganz so viel nicht. Ich sag mal 35. Naja, wenn es 20 Jahre. Millionen US-Dollar. Mhm. Ach, das ist ja nix. Es gibt ja keine schlechte Presse, ne? Nee, ja, aber es ist halt auch kein in dem Fall schon Land. Also, man verzeihe mir meinen Spaß hier, weil es sind offensichtlich Menschen gestorben, aber es ist also zu köstlich, wirklich. Also, wenn hier niemand gestorben wäre, wäre das einfach nur ein großer dann, ironischer Bubble. Dann lebten sie noch heute. Dass in den folgenden Jahren kaum mehr in den Philippinen Pepsi verkauft wird, komisch, wird klar sein. Also, dieser Artikel heißt, wie ein Pepsi-Gewinnspiel eine ganze Nation ins Chaos gestürzt hat, ist geschrieben von Pascal Scherer und ist auf Watson erschienen. Ich habe die Website Watson tatsächlich noch nie vorher gehört. Was? Ich kenne die. Kennst du? Die begegnet mir tatsächlich in meiner Recherche sehr, sehr regelmäßig. Deine News, dein Leben, genau. Das führende Newsportal für junge Erwachsene. Also dicke Empfehlung, wer das gut fand, soll da bitte hin. Aber ja, absolut fantastisch. Und habt ihr da auch nur annähernd schon mal davon gehört? Nee. Ich auch nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich sowas würde ich wahrscheinlich auch wieder vergessen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich frage mich, wann sie das nächste Mal ein Gewinnspiel veranstaltet haben. Das wäre interessant. Ein verbrannt, also auch international, so auch gar nicht so sehr auf den Philippinen, weil ich glaube, auf den Philippinen brauchst du nie wieder ein Gewinnspiel veranstalten. Aber es wäre interessant, wenn jemand von euch Verwandte oder Bekannte auf den Philippinen hat, dann bitte Bescheid sagen. Fantastisch. So, das Philipp, war's. Hast du nicht Verwandte auf den Philippinen? Na, frag mal Prinz Philipp, der hat bestimmt Verwandte auf den Philippinen. Der hat bestimmt schon Verwandte auf den Philippinen beleidigt. Das bestimmt auch. Wo war nochmal der Karko-Kult, der Prinz Philipp anbietet? War das nicht auch irgendwie in der Ecke? Karko-Kult? Anbetet. Der Karko-Kult, kennst du, sagt dir das nichts? Das Wort? Nee. Karko-Kult? Ah. Das sind so Inselstaaten, die so von der Zivilisation abgeschnitten sind. Und wenn mal auf einem Containerschiff irgendwie so ein Containerschiff untergeht und es dann irgendwo auf so einem Remote-Inselstaat Container mit irgendwelchen Dingen anschwemmt, dann werden die mitunter so als göttliche Objekte oder als vom Himmel gefallen oder sonst wie so angebetet. Und das nennt man Cargo-Kult. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs korrekt erklärt, aber zumindest so von der Idee her. Und da gibt es einen, der auch Prinz Philipp vergöttert quasi. Ich bilde mir ein, dass die ein billiges Jungs, also einen Artikel hatten sie mal drüber in ihrem Blog, wenn sie es nicht sogar mal als Podcast-Folge hatten. Bestimmt. Großartig. Ich bin sehr angetan gewesen auf diese Geschichte. Ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Ja. Großes Kino. Vielen Dank dafür. Danke. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ich liebe es, wie Jürgen Tschüss sagt. Es das ist bestimmt auf hat, Watson ist so einen Bericht über Prinz Philipps Cargo-Kult. Na dann. Gute Nacht, Josh.